Der freie Tag. Eileen Lewis hatte den Bus von Ballycastle runtergenommen, um im Maldron am Flughafen die Nacht mit Tom McGee zu verbringen. Tom musste früh nach Paris und Eileen hatte einen Tag in Dublin vor. Gar nicht mal zum Einkaufen, obwohl es gab die Arkaden und die hübschen kleinen Schmuckläden in Johnson's Court, wo sie zu Studienzeiten nette Sächelchen gefunden hatte und immer noch ab und zu hinging. Vor 2 Jahren hatte sie dort ein paar hübsche Granatohrringe gekauft, aber es gab keine Gelegenheiten dafür, und jetzt waren sie ihr seit einiger Zeit nicht mehr unter die Augen gekommen. Der Tag sollte einfach ein freier Tag sein, ein Tag in der Stadt. Tom hatte ihre frühere Zimmergenossin vom Queen's College geheiratet, Marjorie Stearns. Sie wohnten in Westport im County Mayo, wo er bei der Offshore-Instandhaltung arbeitete, als Ingenieur oder sowas. Eileen war Lehrerin an der ökumenischen Grundschule. Marjorie war Amerikanerin aus New Hampshire. »Live free, then die«, das war ihr Witz über den Wahlspruch ihres Heimatstaates. Sie war vehement, unabhängig, aber ansonsten humorfrei. Rechtsanwältin. Tom und Eileen hatten dieses Arrangement seit 4 Jahren laufen, seit sie mal zu viert abends ausgegangen waren zu Pabst. Damals war Eileen noch mit Mick verheiratet gewesen und die Kinder klein. Mick war längst weg, die Kinder 9 und 8. Eileen war 36. Sie frequentierte, grässliches Wort, inzwischen in Ballycastle einen guten Kerl namens James Bowen, einen Fischer, dessen Frau gestorben war. Mit James konnte sie sich etwas vorstellen. Er war fröhlich, freundlich, mochte Musik, war beinahe ans Queen's gegangen, wenn nicht sein Vater gestorben wäre. Womöglich hätte sich keiner mehr um das Boot gekümmert. Die alte Geschichte der Dableiber. James wusste nichts von Tom McGee. Marjorie wusste anscheinend nichts von Eileen. Es gab keine langfristigen Pläne mehr, daraus zu machen. Es war nur, was es war. 3-4 Mal pro Jahr machte Tom Flugreisen, gelegentlich für Seminare nach Amerika. Dann suchte sich Eileen einen Vorwand, um runterzufahren. Lehrerfortbildung, berufliche Weiterbildung. Nicht, dass James nachgefragt hätte. Für Eileens Empfinden nichts besonders Unrechtes. Marjorie hatte ein bisschen was von einem Mannweib und ließ Tom vermutlich nicht ihre sämtliche Aufmerksamkeit zukommen, wohingegen Tom trotz des Ingenieurswesens eine künstlerische Ader hatte. Er spielte Horn beim städtischen Musikfest, ging ins Ballett, segelte gern und hatte ursprünglich am Trinity College Englisch studiert, bis ihm einfiel, er müsste irgendwann vielleicht auch mal Geld verdienen. Also wirklich absolut nichts Unrechtes, fand Eileen. Weit entfernt von Schuldgefühlen oder von eines Tages abzulegender Rechenschaft. Stattdessen war da ein Hochgefühl, dass das richtig war. Das Ungleichgewicht in Toms Leben ließ sich richtigstellen und keine Menschenseele hatte darunter zu leiden, das ihre genauso. Es war irgendwie ein Lebenselixier. Tom war absolut nicht der Mensch, den sie sich für eine Lebensbeziehung aussuchen würde. Ziemlich trocken, leichtes Hinken seit Kindertagen, ein professoraler Bart und Haarausfall. Sie wiederum hatte durch das ständige Kochen für die Jungen 6-7 Kilo zugelegt und fühlte sich weniger energisch als früher. Mit Tom McGee im Flughafen Maldron zu vögeln und dann, wenn er nach sonst wo flog, einen freien Tag in der Stadt zu verbringen, sowas machte man halt. Genau wie man es halt machte, alleinerziehende Mutter mit 2 Jungen in einer schäbigen kleinen Küstenstadt mit nur einer Hauptstraße zu sein, wo es, abgesehen von der Arbeit, dem Weg zur Bank und den Abenden mit dem Fischer Bo im Pub, nichts zu tun gab, ein klägliches Nichts. Da konnte man die Tom-Geschichte nicht machen. Mit Sex hatte das nichts zu tun, den konnte sie immer kriegen und kriegte ihn auch. Es ging um das heimliche Vergnügen. Dafür war Tom ein leichter und manchmal sogar genussvoller Zugang, ein Portal. In Dublin unternahm sie meist sehr wenig, fuhr mit dem Flughafenbus rein, bestellte ein spätes Frühstück bei Bewley's, als es das noch gab, spazierte durchs Trinity, Tom's College, wo sie früher mal gern selbst studiert hätte, aber dann hatte das Geld nicht gereicht. Innerhalb seiner Mauern war es besonders hübsch. Sie konnte herumschlendern, ohne eine Ahnung, wo sie herauskommen würde, und dann die kleinen Läden in der Altstadt. Ein Bier bei O'Neill's oder im Duke, wo die Professoren tranken. Manchmal lief irgendwas in der Nationalbibliothek, eine Podiumsdiskussion oder ein Vortrag, und das war's dann. Zu Fuß über den Fluss, zum Bus, dann die lange Fahrt gen Norden, die sie verschlief, während die Meilen vorbeirauschten. Vom Freitag, ihrem Gleitzeittag, rüber zum Samstag, sonntags entspannen, montags Schule. Im Bus musterte sie verstohlen die diversen Mitpassagiere und stellte sich alle bei ähnlichen Eskapaden vor, verschieden nur in den Einzelheiten. Früher, als es noch die roten Telefonzellen gab, dachte sie immer, wenn du eine Frau in einer Telefonzelle reden siehst, ist garantiert irgendwas im Busch. Eine Frau allein im Bus? Dito. Wie gesagt, man konnte es nicht machen. Es war so geringfügig. Aber nach den Regeln der anderen zu leben und zu sterben, damit würde man sich zu billig verkaufen, kam für sie nicht in Frage. Die Logistik war mittlerweile einfach und routiniert. Umsteigen in Ballymena zur Europastation, dann mit dem Translink zum Flughafen und dort unter den anderen Leuten, die nach Galway oder Cork weiterreisten, die Treppe runter. Für das kurze Stück zum Maldron den Shuttlebus nehmen und hineinstolzieren, als gehörte es ihr, nur mit einer geräumigen Handtasche. Bis dahin hatte Tom schon per Telefon die Zimmernummer durchgegeben, dann den Weg über den sauber riechenden Korridor, zuweilen unter Herzklopfen, vorbei an den ihr zunickenden Filipinas mit ihren Putzmittelwagen. Fingernägel an der Tür, damit war alles in Gang gesetzt. Es mochte vertraut sein, war aber deshalb nicht weniger anstrengend, manchmal geradezu wild bis an den Rand der Gewalt, was ihr nicht so viel brachte, Tom aber anscheinend brauchte als Messlatte für die Leidenschaft. Er war 45 und hielt sich mit Crosstrainer und Hanteln fit neben dem Segeln und Hornspielen. Später im Bett unterhielten sie sich über die Themen, die zugelassen waren und nicht ans Eingemachte rührten. Sie erkundigte sich stets höflich nach Marge, die sie nicht mehr getroffen hatte, seit das hier lief, und wahrscheinlich auch nie mehr treffen würde. Seine Arbeit auf den Offshore-Plattformen interessierte ihn immer noch. Seine Firma war jetzt von einem guten norwegischen Unternehmen gekauft worden. Er fragte nicht nach James, von dem sie wenig erzählte, außer dass es ihn gab und dass er Golf spielte. Etwas Gesprächsstoff ergab sich aus ihren Jungs und deren Schwierigkeiten mit dem Vater. Der lebte inzwischen in Derry und besuchte die beiden unregelmäßig, was Eileen ihm verübelte, und sei es nur wegen der verlorenen Zeit. Tom und Marjorie hatten weder Jungs noch Mädchen, und manchmal ging es sporadisch und verlogen um das Älterwerden und so weiter. Eileen dachte nicht viel darüber nach, außer dass sie bald 40 wurde, was nicht mehr lang hin war. Und dann was? Sie lachten darüber. Manchmal, nicht immer, liebten sie sich ein zweites Mal. Aber wenn die Restbestände von ihren jeweiligen Anfahrten eher Richtung Schlaf drängten als Richtung Leidenschaft, dann ließen sie es ausfallen. Tom schlief tief und still. Sie döste nur und dachte währenddessen über ihn nach, so bruchstückhaft und hochkontrolliert, wie sie es für passend und gefahrlos hielt. Letzten Endes kannte sie ihn nur ein bisschen und Marjorie viel besser. Einmal war sie mit ihr in den Uni-Herbstferien nach New Hampshire gefahren, hatte ihre gebildete, gastfreundliche Mutter Neuengland und den strengen Vater Antrim sowie die Schwester besonderer Förderungsbedarf, kennengelernt, dazu das hohe Holzhaus der Familie im Urwald. Einmal hatten Marjorie und sie auf einer Waldwanderung, wo das Licht hell und frisch war, geknutscht und sich gestreichelt. Ihr hatte es gefallen, es hatte ihnen beiden gefallen. Aber sie machten es nicht noch einmal, sprachen auch nie darüber, konnten sich, obwohl sie es versuchten, nicht mal mehr direkt in die Augen schauen. Ja, die Sache mit Tom hatte einen Anteil Überdruss, den Überdruss einer langen Affäre und eines Verrats. Dabei mochte sie ihn, strich ihm über den Rücken, den Hintern, die dünnen Haare, während er schlief. Sie hätte ihn leicht besser kennenlernen, sich an ernsthaftere Fragen heranwagen können, seine Ängste, seine Unzufriedenheiten, seine Krankheiten, seine Gefühle für Marjorie. Aber intimer als so würde es nie werden. Der Austausch persönlicher Informationen war keine Intimität. Im Gegenteil, das konnte der Todesstoß für die Intimität sein. Ihr Leben mit Mick war der zweifelsfreie Beweis dafür gewesen. Tom atmen zu hören, sein leises Schnurcheln, das Gurgeln in seinem Magen und ab und zu auch ein ja, schon. Und mit ihm zu vögeln, so wie sie es mochte. Diese Intimität reichte ihr und deckte auch größtenteils ab, was sie je vermisst, sich je gewünscht hatte. Am frühen Abend, dunkel im Winter, hell im Sommer, waren sie dann schon 4 Stunden in dem Zimmer. Tom brachte immer Chablis mit und stellte ihn kalt. Für danach schlug er als Entlastung Abendessen vor. Klar lag die Stadt viel zu weit weg mit dem Taxi, 60 Euro hin und zurück. Natürlich konnten sie auch nach Malahide oder sogar Swords fahren, näher gelegene Orte zum Dinieren. Ein Inder, ein Afghane, 2 Pasta-Läden, Nord- und Süditalien. Mit dem Taxi hin, mit dem Taxi zurück. Und kein einziges Mal versäumten sie, sich nach der Rückkehr noch einmal zu lieben. Meist länger, oft etwas ermatteter, auf andere Einzelheiten aufmerksam, sich in den anderen einfühlend, was im vorigen Elan vielleicht untergegangen war. Und dann sofort einschlafen, manchmal noch vereint, oft ohne gute Nachtkuss, einfach wegdämmern in stummer Einigkeit. Tom stand früh auf, zog sich im Dunkeln an, während sie noch schlief oder so tat, und brach mit hörbarem Hinken auf, nachdem er sie in ihrem warmen Bett ein letztes Mal geküsst hatte. Einmal flüsterte er: »Ich liebe dich.« Sie wusste, obwohl sie schlief, dass er eigentlich gerade zu Marjorie gesprochen hatte. Er sagte es nie wieder. Als letztes fiel die Tür mit leisem Klicken ins Schloss. Eileen wachte abrupt auf und dachte, es müsse mindestens 10 sein. Die Verdunkelungsvorhänge täuschten einen über die Uhrzeit. Tom war schon in Paris. Die leere Chablis-Flasche, ein Schatten neben dem Fernseher, das Einzige, was er zurückgelassen hatte, abgesehen vom Offensichtlichen. Der Tag schien sie anzuspringen. Doch dann sah sie, dass es erst 8 war. Sie hörte, wie nicht allzu weit entfernt die Flugzeuge eins nach dem anderen rumpelten und Fahrt aufnahmen. Das dämpften die Vorhänge auch ab. Ein Linsen durch den Spalt enthüllte, dass die Zufahrt zum Terminal voller Autos war, die vom Kreisverkehr kamen. Sie hätte auch irgendwo hinreisen können. Lisboa, selbst Amerika, ein angenehmer Gedanke. James hatte von einer Reise in den Frühlingsferien gesprochen. Alles war noch offen. Es war erst Ende Januar. Genug Zeit. Allerdings war sie furchtbar durstig und richtig hungrig auch. Seit Bewleys dicht gemacht hatte, war das Frühstücken in der Stadt nicht mehr dasselbe wie früher. Es gab die schicken Hotels, zu teuer. Buswells nicht so, aber da war es eng, man saß ganz eingepfercht. Und dazu kam das unschöne Gefühl, als gehörte man zu einer Reisegruppe und draußen ächzte irgendein Reisebus Richtung Süden. Im Bewleys war sie sich wie eine Einheimische vorgekommen. Sie wusste, wie das Bestellen ablief und konnte Zeitung lesen, bis die Läden aufmachten. Besser hier frühstücken. Das hatten Tom und sie schon zweimal gemacht, als sein Flug Verspätung hatte. Sie waren im Bett geblieben und hatten sich geliebt, obwohl das Reinigungspersonal klopfte und der Fluglärm sie ablenkte. Erst mal duschen, dann die blauen Slacks mit dem neuen Pullover, den sie bei Debenhams gekauft hatte, als sie mit den Jungs hochgefahren war. Und die immer noch schicken und so verlässlichen Stiefel, falls das Wetter schlecht wurde. Und der Trenchcoat von Aquascutum, James' Weihnachtsgeschenk, das sie nicht mochte. »Du erinnerst mich an eine Spionin«, hatte er gesagt, als sie das Ding anzog. »Offenbar siehst du mich so«, war ihre Antwort gewesen. Er hatte gelacht. Sie nicht. Ganz fair war das nicht. Am Vorabend hatte sie beim Thai in Malahide gegessen, in ihren Nudeln herumgestochert, schweigsam. Eine merkwürdige Art Leere, postkoital, Hormone, das ganze Paket, die Kursabweichungen des Winters, plus Tom und sein Gefühl, nach dem Sex alles im Griff zu haben, wie er vom Leder zog über die neuen Bosse aus Norwegien, sein Scherzname, und über Paris mit seinem kleinen Lieblingsrestaurant, das kein Mensch kannte. Und natürlich über Marjorie. Daran erinnerte sie sich kaum noch. Irgendwas mit dem Fall, den Marge gerade vor Gericht vertrat. Aber jetzt war Samstag ihr freier Tag. Nach dem Frühstück vielleicht ein Taxi nehmen, ans untere Ende der Dame Street, falls die Straßenarbeiten fertig waren, waren sie wahrscheinlich nicht. Schade, dass es keine Tram zum Flughafen gab, das wäre mal ein frischer Wind für solche Gelegenheiten, die es noch lange geben würde, ihrer Meinung nach. Warum auch nicht? Um 8.45 Uhr war der Frühstücksraum praktisch leer. Nicht viel los. Samstag. Die billigen Pauschalgruppen brachen alle früh auf. Tom, daran hatte sie kaum gedacht, würde am Abend schon wieder zurück sein. Im Auto Richtung Westen, während sie gerade im Bus saß mit genau dem richtigen Geschenk für James und für Frank und Bob. Computerkram, von dem sie nichts verstand, aber eine Liste in der Tasche mit Läden, die sie recherchiert hatten. Sie nahm das warme Frühstück mit Beilagen. Und einen Latte. Tom hatte letztes Mal einen Bristols bestellt, aber das würde den Vormittag nur duselig machen. Sie wäre nicht wach genug für alles in der Stadt. Außerdem war es natürlich eisig. Noch war sie nicht draußen gewesen. Ein Schwips würde das Kältegefühl nur steigern. Am Vorabend war es in der Nähe vom Meer unangenehm frisch gewesen. Im Salon de Thé saß ein Mann beim Frühstück mit seiner Schuluniform tragenden Tochter und zwei Afrikaner, ein kleiner Mann und eine üppige Frau in ihren hübschen Gewändern. Sie lachten leise, ansonsten war es ruhig und still in dem Raum. Ein bisschen kalt, etwas zu wenig Licht. Das Personal räumte das Buffet bereits ab und durch die Bullaugentüren drangen Geräusche aus der Küche. Es war nicht ärgerlich. Die Eier richtig pochiert, die Tomaten mit Schmorkruste durchgewärmt und obendrein süß, die Würstchen knackig, alles sehr brauchbar. Die biedere, irgendwie englische Art von all dem war passend für den Tagesanfang sogar hier. Natürlich bei Weitem nicht wie Bewleys. Tempus omnia revelat oder so ähnlich. Kurz flog sie ein Gedanke an, seltsame Vision. Sie alle in einer Reihe, Marjorie und James und ihre Söhne und Lockvogel Mick und Patrick French aus Ballycastle, mit dem sie kurz vor und kurz nach Micks Abhauen ein kurzes Strohfeuer gehabt hatte und der sie immer noch ab und zu anrief. Es ging ihr bei dem Gedanken nicht darum aufzudröseln, was sie alle in diesem Augenblick gerade dachten. Das wusste eh keiner und es war auch egal. Aber dass sie alle, egal wo sie waren, gerade mittendrin in ihren Samstagsaktivitäten steckten. Während sie, ohne dass irgendwer es wusste, ein feines Frühstück in aller Gelassenheit und Abgeschiedenheit zu sich nahm und fast überhaupt nicht an sie alle dachte. Solche Momente des Stillstands, mit völlig fremden Leuten in diesem durchaus nicht prächtigen Raum zu sein, waren selten und kostbar und mussten eingefordert werden, selbst auf Kosten von, naja, auf Kosten von allem. Tom hatte damit nichts zu tun, mit dieser Reihe von Gesichtern und Leben. Tom und sein Horn, das war der Joker, der ihr Blatt vervollständigte und musste gar nicht weiter in Betracht gezogen werden. Wie gesagt, ein Portal. Sie zahlte mit ihren Euros. Tom hatte heute früh bestimmt die Zimmerrechnung erledigt. Das Zimmer ging ja auf die Firma. Ohne Tom hier noch etwas zu essen, das war neu. Normalerweise hängte er das Bitte-nicht-stören-Schild draußen an die Tür, damit sie ausschlafen konnte. Aber so entspannt war es für sie nicht, allein in dem Zimmer zu sein, wenn sie da offiziell gar nicht sein sollte. Bloß, dass sie ja nicht mit ihm aufbrechen konnte, wenn es noch dunkel war. Was sollte sie denn in der Dame Street veranstalten morgens um 6:30? Nach seinem Aufbruch war sie jedenfalls immer aufgestanden und hatte die Kette vorgelegt gegen die Putzkolonne für alle Fälle und war dann wieder eingeschlafen. Die junge Frau mit ihrem Wagen war schon im Korridor, als sie aus dem Aufzug kam, aber nicht vor Zimmer 119, wo noch »Bitte nicht stören« an der Türklinke hing. Welches spanische Wort mochte sie so wegen des Klangs, der weich wie eine Lotion über die Zunge floss? »Huéspedes«, »Gäste«. Und irgendeine französische Geschichte, die auch so hieß, »Lot«. Komisch, was so alles wiederkommt, wenn der Kopf entspannt ist. Huéspedes. Aus irgendeinem Grund funktionierte die Schlüsselkarte nicht, die Tom dagelassen hatte. Das winzige Lämpchen auf dem Schloss wechselte nicht von Rot zu Grün. Weder das vertraute Klicken noch das Summen, um Einlass anzuzeigen. Wahrscheinlich hatte sie die Karte in der Tasche zu nah an ihrem Handy gehabt, was man ja nicht sollte, aber bislang war ihr das noch nie passiert. Sie drehte das glänzende Kärtchen um, sodass die Pfeile unten waren und der Magnetstreifen oben. Nichts. Sie rieb die Karte an ihrem Ärmel, das hatte sie mal bei Verkäufern im Laden gesehen, hatte funktioniert. Aber das Licht blieb rot. Tom hatte etwas gesagt, erstaunlicherweise dasselbe wie James mal auf den Kanaren. »Die wollen dir absolut klar machen, dass das Zimmer verdammt nochmal nicht dir gehört. Du bist unter ihrer Aufsicht. Du musst beweisen, dass der Schlüssel nicht geklaut ist, dass du keine flinke Hand bei jemandem in die Manteltasche gesteckt hast und hier mit Vorsprung hochgekommen bist, um die Diamanten zu kidnappen.« An einem Abend hatte nach dem Essen die Karte auch schon mal versagt. Da musste Tom runter zur Rezeption, sie vorlegen und neu programmieren lassen. Als ob, hatte er gesagt, im Sinne von, als ob er auf Kosten der Firma irgendwas Unziemliches machen würde. Endlos nervig. Tja, hatte er angemerkt, die Tage von echten Schlüsseln, echten Schlössern und echten Menschen waren vorbei. Etwas weiter den Flur runter stand der Putzwagen vor Zimmer 124. Die Tür stand offen, drinnen brannte Licht. Eileen ging hin und tippte mit der nicht funktionierenden Schlüsselkarte leicht an den Türrahmen. Sie wollte niemanden erschrecken. Aus dem Badezimmer tauchte ein hübsches, lächelndes, asiatisches Gesicht auf, gelbe Ohrstöpsel auf beiden Seiten. »Es tut mir furchtbar leid, Sie zu stören«, sagte Eileen, »aber mein Schlüssel spinnt rum. Könnten Sie mich wohl in Zimmer 119 lassen? Ich bin im Aufbruch.« Konnte die junge Frau sie überhaupt hören? Eileen hielt die Karte hoch, die kaputte Schlüsselkarte, ihr Beweismaterial, keine krummen Dinger. Das Mädchen hatte den Generalschlüssel an einer Schnur um die graue Kitteltaille hängen. Sofort leuchtete das kleine Gesicht auf, ein wacher, verständnisinniger Blick voll Mitgefühl und enormer Bereitschaft, sich grenzenlos hilfreich zu zeigen. »No English«, sagte sie, ohne die Stöpsel rauszunehmen. Um ihr Bedauern zu unterstreichen, schob sie die Unterlippe vor wie ein Kind, das gleich losheult. Schlüssel kaputt, Rezeption die machen. Wenn Sie das verstehen, sagte Eileen, könnten Sie mich doch reinlassen. Da sind nur meine Sachen drin. Meine Tasche, mein Pass mit meinem Foto, mein Führerschein. Ich kann beweisen, dass ich es bin. Es geht ganz schnell. Versprochen. Ich sag's auch keinem. Unser Geheimnis. Jetzt hielt sie einen 10-Euro-Schein hoch. Das wäre das Mindeste. Ich wäre Ihnen so dankbar. Natürlich gab es überall Kameras. Vorbei waren die Tage notwendiger Geheimnisse. Aus irgendeinem Grund raste Eileens Herz poch, poch, poch. Etwas, das es vor einer Stunde noch nicht gegeben hatte, als sie in Zimmer 119 in Sicherheit war und nach dem Stau Richtung Terminal 2 spähte. Etwas, das es vorhin noch nicht gegeben hatte, war jetzt da, und zwar unnötigerweise. Sie hätte einfach im Zimmer bleiben sollen, wie sie es immer gemacht hatte, bis es Zeit war, aufzubrechen. Natürlich war ja das klar gewesen. Die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, die hatte sie halt nicht beachtet, ausgeblendet zugunsten von etwas Angenehmerem, wie der Salon de Thé. Das gute Frühstück, die geistige Entspannung. Marjorie, die Anwältin, würde ihr, falls sie die Chance dazu bekam, das alles genau erklären. »Zur Rezeption«, sagte die junge Frau. Sie zeigte auf die Aufzugnische oder vielleicht auf das Treppenhaus am Ende mit dem grünen Exit-Schild, auf dem ein Mann zu fliehen schien. »Die machen für Sie«, sie lächelte wie zuvor, »ist easy, alles okay.« »Sind Sie ganz sicher?«, sagte Eileen und gab sich einen Schubs. Was sich jetzt abzeichnete und vorher nicht, hatte einen eigenartigen Reiz, eine Neuentdeckung. Ihr Herz wurde langsamer, alles würde gut werden. »Ich könnte auf 100 raufgehen«, sagte sie. Das war mal eine Stange Geld, 100, davon konnte man viel kaufen. »Ja«, sagte die Frau strahlend, »Rezeption, ich jetzt Arbeit.« »Auf jeden Fall«, sagte Eileen, »gehen Sie an die Arbeit. Schönen Tag noch.« »Ich versuch's«,